Erster dies sind die Leute aus Juda. König Nebukadnezar brachte sie nach Babel. Jetzt kamen sie zurück nach Jerusalem. Jeder ging in seine Stadt. Zweiter sie kamen mit Serubabel, Jesua und anderen. Hier sind die Zahlen der Männer aus Israel. Dritter die Familie von Pareus hatte 2172 Männer. Vierter die Familie von Sephatia hatte 372 Männer. Fünfter die Familie von Ara hatte 775 Männer. Sechster die Familie von Pahatmob hatte 2812 Männer. Sie waren von Jesua und Job. Siebter die Familie von Elam hatte 1254 Männer. Achter die Familie von Sattu hatte 945 Männer. Neunter die Familie von Sakai hatte 760 Männer. Zehnter die Familie von Bani hatte 642 Männer. Elfter die Familie von Bebai hatte 623 Männer. Zwölfter die Familie von Asgard hatte 1222 Männer. Dreizehnter die Familie von Adonikam hatte 666 Männer. Vierzehnter die Familie von Bigewai hatte 2056 Männer. Fünfzehnter die Familie von Adin hatte 454 Männer. Sechzehnter die Familie von Arthur von Hiskia hatte 98 Männer. Siebzehnter die Familie von Bezai hatte 323 Männer. Achtzehnter die Familie von Jora hatte 112 Männer. Neunzehnter die Familie von Hasum hatte 223 Männer. Zwanzigster aus Gibeon kamen 95 Männer. 21. aus Bethlehem kamen 123 Männer. 22. aus Netopha kamen 56 Männer. 23. aus Anato kamen 128 Männer. 24. aus Asmavet kamen 42 Männer. 25. aus Kirjat Jerim, Kafira und Berot kamen 743 Männer. 26. aus Rama und Geba kamen 621 Männer. 27. aus Michmas kamen 122 Männer. 28. aus Bethel und Egei kamen 223 Männer. 29. aus Nebo kamen 52 Männer. 30. die Familie von Magbis hatte 156 Männer. 31. die Familie des anderen Elam hatte 1254 Männer. 32. die Familie von Harim hatte 320 Männer. 33. aus Lot, Hadid und Ono kamen 725 Männer. 34. aus Jericho kamen 345 Männer. 35. aus Sena kamen 3630 Männer. 36. dies sind die Priester. Die Familie von Jedaja, aus dem Haus Jesuas, 973 Männer. 37. die Familie von Immer hatte 1052 Männer. 38. die Familie von Paschur hatte 1247 Männer. 39. die Familie von Harim hatte 1017 Männer. 40. dies sind die Leviten. Die Familien von Jesua und Kadmiel, von Hodafia, 74 Männer. 41. dies sind die Sänger. Die Familie von Asaf hatte 128 Männer. 42. dies sind die Torhüter. Die Familien von Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, Sobai. Es waren zusammen 139 Männer. 43. dies sind die Tempeldiener. Sie waren aus den Familien von Ziha, Hasufa und Tabaut. 44. auch von Keros, Siha und Padong. 45. auch von Lebana, Hagaba und Akub. 46. auch von Hagab, Salmai und Hanan. 47. auch von Giddel, Gaha und Reaja. 48. auch von Rezin, Nekoda und Gazam. 49. auch von USA, Pasea und Besai. 50. auch von Asna, den Moinitern und den Nefisitern. 51. auch von Bakbuk, Hakufa und Hahur. 52. auch von Barzelauterisch, Mehida und Hasa. 53. auch von Barkus. 54. auch von Hatifa. 55. Dies sind die Familien von Salomos Dienern. Sie waren von Sotai, Sopheret und Pruda. 56. Auch von Jiel, Dakon und Giddel. 57. Auch von Sephatja, Hatil, Pocheret Hatzebaim und Ami. 58. Alle Tempeldiener und Salomos Diener waren zusammen 392 Männer. 59. Diese Leute kamen aus Telmela, Telhasa, Sharub, Adan und Immer. Sie konnten ihre Familie nicht beweisen. Man wusste nicht, ob sie aus Israel waren. 60. Die Familien von Delaya, Tobia und Nekoda waren 652 Männer. 61. Einige Priester waren aus den Familien Habaya, Hakos und Barzillai. Ein Mann von Barzillai heiratete eine Tochter von Barzillai aus Gilead. Er nahm ihren Namen an. 62. Sie suchten ihre Familienbücher. Aber sie fanden sie nicht. Darum dürften sie keine Priester sein. 63. Der Statthalter sagte, sie dürften kein heiliges Essen essen. Sie mussten warten, bis ein Priester kam. Dieser Priester sollte Urim und Thummim benutzen. 64. Die ganze Gruppe war zusammen 42.360 Menschen. 65. Ihre Diener waren nicht dabei. Sie hatten 7337 Diener. Es gab auch 200 Sänger und Sängerinnen. 66. Sie hatten 736 Pferde. Sie hatten 245 Maultiere. 67. Sie hatten 435 Kamele. Sie hatten 6720 Esel. 68. Einige Familienoberhäupter gaben Geschenke. Sie kamen zum Tempel des Herrn in Jerusalem. Sie gaben Geld für Gottes Tempel. Sie wollten den Tempel wieder aufbauen. 69. Sie gaben, was sie konnten. Sie gaben für die Arbeit am Tempel. Sie gaben 61.000 Goldmünzen. Sie gaben 5.000 Silbermünzen. Sie gaben auch 100 Priesterkleider. 70. So wohnten die Priester und Leviten in ihren Städten. Auch ein Teil des Volkes wohnte dort. Die Sänger, Torhüter und Tempeldiener wohnten auch dort.